1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche, die ein bisschen kürzer ist als sonst, wegen des Feiertages am Donnerstag. Aber wir freuen uns, dass wir hier sind und ich freue mich, dass ihr da seid. Und wir starten wie immer montags mit einer freien Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050. Oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Marie und ist 22. Hallo Marie. Hallo. Hallo Marie. Um was geht's bei dir? Ich bin einfach langsam der Meinung, dass ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ein Sexproblem habe eigentlich. Inwiefern? Also erstmal nichts daran. Ich habe totale Bindungsängste. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich fange einfach mal mit der jüngsten Geschichte an. Mhm. Und zwar hatte ich im Dezember jemanden kennengelernt und ich fing an mit so einem Techtelmechtel und darauf hatten wir uns auch eigentlich geeinigt. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass ich dann mich doch wieder zu wohl gefühlt habe und habe das von jetzt auf gleich einfach abgebrochen und mich direkt in das nächste Abenteuer gestürzt einfach. Mhm. Und das passiert mir ständig. Ich stürze mich direkt immer ins nächste. Wenn ich merke, das eine wird mir zu eng, dass ich mich zu wohl fühle, dass ich das sofort abbreche und statt einfach mal zu trauern, sofort wieder das nächste suche. Ich habe gerade am Anfang verstanden, du hättest gesagt, ich habe ein Sexproblem. Ja, Und ein Bindungsproblem. Ja, wahrscheinlich, ja. Also, du bist 22 Jahre alt. Wie lang war deine längste Beziehung? Das war meine erste, da war ich 14 bis kurz bevor ich 18 war. Na gut, das ist ja nur sehr lang. Ja. Da war ja doch eine klare Bindung. Aber ja, danach ist es dann anders geworden, nach dem 18. Genau, dann wurde es einfach anders. Also ich habe dann damals schon in der ersten richtigen Beziehung einfach schon ein paar Fehler gebaut, bin fremdgegangen und habe auch gelogen und betrogen natürlich. Und das war dann auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, alles klar, es geht nicht mehr, ich kann das nicht. Weil wie viele Männer gab es denn seit deinem 18. Lebensjahr bis heute? Jetzt schätzen müssen, 50, 60, 70 vielleicht. Oh, das ist natürlich schon eine krasse Zahl. Ja. Und damit sind wir beim Sexproblem. Das heißt, du bist in irgendeiner Weise sexsüchtig? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man das genau definiert. Also ich bin jetzt niemand, der jetzt zu Hause sitzt und sich irgendwie selbst befriedigen würde oder auf Telefonsex zugreifen würde oder sowas. Nee, gar nicht. Aber immerhin sind da viele, viele Jungs und Männer in deinem Leben. Ja. Und das sind immer nur... Sind das immer nur seit deinem 18. Lebensjahr immer nur so Affären und Sexgeschichten, keine Liebesgeschichten? Also eigentlich nicht wirklich, weil wenn es eine Liebesgeschichte wäre, dann wäre ich ja irgendwann auch mal bereit gewesen, mehr zu geben und nicht nach zwei Wochen, zwei Monaten zu sagen, alles klar, ich suche mir den nächsten, weil mir das... Seit dem 18. Lebensjahr, wie lang hat da die längste Beziehung angehalten? Gott. So grob, damit ich mir einen Eindruck machen kann. 4 Wochen, zwei Wochen, 3 Tage oder was? Auch schon mal 2, 3 Monate. Okay. Okay. Wenn du da mit den vielen Männern schläfst, die du ja nun schon hattest, ist das für dich gut? Hast du Spaß am Sex? Genießt du den Sex? Ich habe schon, also mal mehr und mal weniger. Das kommt dann sogar immer drauf an. Also es ist nicht immer gleich. Und lässt du die Männer immer dann fallen? Ja. Da gab es auch schon den einen oder anderen bei diesen 60, die sich in dich verliebt haben. Genau, ja. Mhm. Und wo ich dann auch einfach nicht fair gehandelt habe, das war dann, dass ich dann wirklich gesagt habe, okay, und ist auch ganz nett und ich mag dich auch. Und dann lief das dann mal so 1, 2 Wochen und nach 2 Wochen habe ich dann von einer Sekunde auf der nächsten, also das war wirklich so ein Geistessprung, wo ich dann wirklich einfach gesagt habe, nee, pass auf, du gefällst mir nicht, das passt mir nicht und ich möchte das nicht mehr und melde dich bitte nie wieder. Was ist deine Sehnsucht? Ich möchte schon eine Beziehung haben. Also ich bin ich würde von mir aus sagen, dass ich für mein Alter doch schon sehr reif bin eigentlich. Mhm. Und meine Freunde sind auch meistens alle älter, verheiratet oder Kinder sogar schon. Und also Sehnsucht ist eine längere Beziehung zu haben. Schon, ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich weiß nicht, wo mein Problem da einfach dran liegt. Ich kann es mir einfach selber nicht erklären. Was treibt dich zu diesen vielen Männern? Treibt dich die Sexsucht oder die Sexsehnsucht oder die, ich sag's ganz platt mal, die Geilheit dahin? Oder ist es was anderes? Das ist auch so ein bisschen so ein... Ja, es klingt... Also ich habe da noch nie so drüber geredet. Ich denke, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Bestätigung einfach. Mhm. Das ist was, was ich gut kann. Mhm. Also auch ein Erfolgserlebnis. Ja. Immer wieder nach dem Motto, ich habe es geschafft, ich habe den auch umgekriegt und auf zum nächsten, eine Trophäe mehr. Ja. Mhm. Warum, woher kommt diese große Sucht nach dieser Bestätigung? Das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Ja. Mhm. Was machst du so im Leben, was machst du? Ich gehe arbeiten, ich gehe viel mit Freunden aus, ich gehe gerne feiern. Ich wollte gerade fragen, ich meinte, was machst du im Leben, beruflich? Ja, ich arbeite in der Gastronomie. In der Gastronomie, ja, da hast du natürlich ein großes Feld, auch wo du leicht Leute kennenlernen kannst. Ja. Ich möchte noch mal einmal auf die Sexualität zurückkommen. Ist es so, wenn es sich nicht ergibt, dass du einen Typ kriegst, manchmal ergibt es sich ja nicht so, dass du dann auch nur Sexgedanken im Kopf hast? Wenn sich das dann nicht ergibt, dann weiß ich einfach, ich rufe einfach einen älteren Verflossenen an. Also dann kommst du gar nicht. Wenn ich Lust habe, dann habe ich Lust und dann muss jetzt einer da sein. Und wenn der eine nicht ja sagt, dann gucke ich halt nach dem nächsten. Das stimmt, ja. Wenn du dann mit diesen Männern geschlafen hast, wenn das gerade vorbei ist, wie ist das Gefühl dann? Auch ein bisschen Schamgefühl dabei. Also ich bin danach also auch gerne immer ganz schnell wieder alleine. Also ich versuche dann auch entweder selber abzuhauen oder jemanden loszuwerden und dann alleine zu sein. Ja. Also einfach nicht. Machst du? Ich möchte dann jetzt nicht unbedingt kuscheln oder sowas. Möchte ich alleine sein. Verstehe. Masturbierst du überhaupt noch? Nein, das mache ich gar nicht. Warum? Das gefällt. Also ich habe davon nichts. Das gefällt mir nicht. Mache ich überhaupt nicht. Ich finde ja, dass man gerade auch wenn man relativ jung ist, dass man mal eine Weile so leben kann. Aber die Gefahr besteht natürlich, wenn man so lebt, dass man irgendwann wirklich nicht mehr beziehungsfähig ist. Und das ist halt meine Angst. Meine Angst ist, wenn ich jetzt schon in meinen jungen Jahren schon sehr exzessiv lebe in diesem Stil. Ja, ich denke dann immer, wie sieht das denn in ein oder zwei oder drei Jahren aus? Da habe ich panische Angst vor. Ja, und da kann, ich bin da einfach selber nicht unter Kontrolle. Genau, dieses Verhalten kann sich einbrennen, kann sich verselbstständigen, da kommt man nicht wieder raus. Man wird auch in Sachen Sexualität immer irgendwie abgestumpft und will immer mehr oder irgendwie einen anderen Kick haben. Und oftmals, wenn das zu lange läuft, endet das schon in der Einsamkeit. Ja. Und auch natürlich die große Frage, warum bin ich so? Das ist natürlich immer die Frage für Leute, die so drauf sind wie du, die dich ja auch umtreibt. Warum ist das so? Warum bin ich so? Warum brauche ich diese Bestätigung? Ist ein kompliziertes Ding, was man natürlich nicht in 10 Minuten lösen kann. Mhm. Ich würde dir dringend raten, wenn du dir selbst auf die Spur kommen möchtest und auf die Schliche kommen möchtest, dass du eine Therapie machst. Ja, das klingt immer so. Ich habe das bisher als nie so wirklich als Problem gesehen, weil ich habe da auch eigentlich öfter auch mal Witze drüber gemacht. Ja, aber du rufst mich an. Geredet, die haben das auch nie wirklich ernst genommen. Aber du rufst ja an und du problematisierst es ja. Wenn es ganz easy und locker alles wäre, würden wir gar nicht drüber reden. Ja. Und eine gewisse Angst verbindest du damit ja auch. Vielleicht muss es auch gleich nicht gleich eine Riesentherapie sein, vielleicht reichen auch ein paar ganz gute Beratungsstunden aus. Meine Psychologin wird dich erstmal anrufen und dir ein paar Tipps geben, wohin du dich wenden könntest. Okay. Also wenn ich du wäre, würde mich interessieren, warum ich so funktioniere. Ja. Und allein das ist es schon wert, dem so ein bisschen nachzukommen. Du kannst nur gewinnen. Und irgendwann möchtest du ja wirklich mal deinen Traum erfüllen, eben auch eine glückliche Beziehung zu haben. Und die Gefahr besteht, wenn du noch weiter so lebst, dass das irgendwann immer in weitere Ferne rückt. Und das wäre schade, finde ich. Meine liebe Marie, jetzt legst du bitte auf und Christina, meine heutige Psychologin, ruft dich an. Alles klar, danke schön. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Freie Themennacht heute. Ihr könnt zu jedem Thema anrufen, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt. Und hier ist Murat, der ist 23. Murat, hallo. Ja, hallo Domian, hier ist der Murat. Ja, schön, dass du da bist, Murat. Ja. Und was geht's denn bei dir? Okay, ich fange mal an. Ja. Mein Thema ist jetzt nicht so freudig wie die Anruferin davor. Es geht bei mir darum, ich habe eine seltene Krankheit, die nennt sich Hyperhidrosis. Ja. Und ist so definiert, dass man halt sehr empfindliche Schweißdrüsen hat. Das was? Und das was? Halt. Dass man sehr empfindliche Schweißdrüsen hat. Sehr empfindliche Schweißdrüsen? Das heißt, du schwitzt bei jeder Kleinigkeit? Genau, bei jeder sozusagen kleinen Temperaturdifferenz von einem Raum in den anderen fängt man an zu schwitzen. Also bei der kleinen Temperaturdifferenz, auch wenn du ein bisschen gestresst bist, dann auch? Nein. Das nicht? Also das hat gar nichts mit Stress zu tun, weil der Körper schwitzt ja nur, um die Körpertemperatur runterzubekommen. Mhm. Und ich habe da dann in der Hinsicht zu empfindliche Drüsen. Und das Skurrile dran ist, bei mir ist es im Stirnbereich nur. Wo? Im Stirnbereich. Im Stirnbereich. Das heißt, die Schweißperlen sind dir anzusehen auf der Stirn. Genau. Du gehst in einen etwas wärmeren Raum, den wir vielleicht als Gesunde gar nicht großartig bemerken würden, den Unterschied. Genau. Und dir stehen die Schweißperlen auf der Stirn. Genau. Das heißt, ja? Das sieht dann so aus, zum Beispiel, als ob ich, sagen wir mal, jetzt so 20 Minuten oder so gerannt wäre. Ich meine, da schwitzt man, das ist ja normal, ja. Mhm. Aber ich komme zum Beispiel einfach in die Straßenbahn rein oder in die Bahn und dann fange ich an schon zu schwitzen. Nur so, auf der Stirn? Nur auf der Stirn. Und das ist in der Tat eine, das wird als Erkrankung gesehen? Ja, Hyperhidrosis nennt sich das Ganze. Mhm. Ich war da schon auch in München bei so einer, bei der Deutschen Hyperhidrosis-Zentrum quasi. Das heißt, das ist verbreitet. Lassen. Das ist verbreitet, wenn es das so groß gibt. Viele wissen es gar nicht. Aber davon ist eigentlich jeder tausendste Mensch betroffen. Das Skurrile ist nur, normalerweise tritt das an den Handinnenflächen und an den Fußsohlen auf. Mhm. Und da kann man dann auch bleibende Therapien machen, indem man die Schweißdrüsen entfernt, lasern, dies, das. Genau, das habe ich auch schon gehört, ja. Genau. Aber an der Stirn ist es so, dadurch, dass die Stirnzellstruktur so komplex und dünn ist, kann man da leider keine bleibende Lösung finden. Wie lange hast du das? 23 Jahre alt? Wie viele Jahre hast du schon? Also ich habe es eigentlich gemerkt, schon so nach der Pubertät, so sagen wir mal mit 16, 17 hat es angefangen. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, das kommt, das geht. Ich meine, man nimmt ein paar Kilo zu, man nimmt ein paar Kilo ab, vielleicht hängt es damit zusammen. Ja, tolle und Sache. Irgendwann habe ich dann aber für mich gemerkt, nee, das hat damit nichts mehr zu tun. Das liegt einfach daran, irgendwas stimmt sozusagen mit der Stirn nicht. Was meinst du, was ich froh bin, dass ich das nicht habe? Weil zum Beispiel hier jetzt im Studio, aufgrund der Scheinwerfer auch, es sehr warm ist. Und wenn es draußen noch ein bisschen wärmer wird, ist es hier noch heißer. Wenn ich wenn ich deine Erkrankung hätte, würde ich wahrscheinlich nach einer Minute hier mit nasser Stirn sitzen. Scheinwerfer sind sowieso der Killer. Also das ist ich bin oft im Rampenlicht und das ist dann echt überhaupt nicht schön. Bist du oft im Lampenlicht oder im Rampenlicht? Im Rampenlicht. Im Rampenlicht, was machst du denn? Ja, ich meine, ich habe da mal Vorträge, die ist das vom Studium und so. Ach so, und dann ist man da. Ja, okay, ich spiele jetzt keine Star, aber demnach, also es passiert dann schon, dass ich dann öfter mit den Lichtern zu tun habe und dann merke ich es richtig extrem. Was studierst du? Ich studiere Jura. Ah, Jura, sehr gut. Ja. Jetzt kann man ja sagen, das ist irgendwie ästhetisch nicht so, kosmetisch ästhetisch nicht so gerade sehr schön, aber so wirklich schlimm ist es ja auch nicht. Man hat da keine Schmerzen, es ist nur einfach unangenehm. Nö, Genau, es ist eigentlich nur, wenn man halt in eine Gesellschaft tritt und dann einem die Schweißperlen von der Stirn tropfen und man aber gar nichts gemacht hat. Vor allen Dingen, wenn du mal hinterher mal erfolgreicher Anwalt bist und vor Gericht deinen Auftritt hast und da ist es warm in dem Gericht, dann sieht das auch nicht so schön aus, wenn das alles runtertropft. Das stimmt. Ich meine, seitdem ich, wie gesagt, in München da mich untersucht haben gelassen habe, habe ich da jetzt so eine Maschine bekommen. Mhm. Ja. Man zieht sich sowas wie eine Skimaske auf, die man befeuchtet und da kommen dann zwei Elektroden rein und man kriegt dann Pulsstrom. Mhm. Und das hilft, also das dämmt das ein. Also das dämmt das schon. Aber es ist dann, man muss das jeden Tag machen und es ist auch wirklich keine hundertprozentige Lösung. Wie gesagt, wenn es zum Beispiel an den Handinnenflächen wäre oder an den Fußsohlen, ist es wirklich so, kann man das hundertprozentig bereinigen, aber... Ja, indem man die verödet, glaube ich, ne? Die Schweißdrüse. Genau, oder wie auch genau. Oder. Genau, aber an der Stirn eben nicht. Das heißt, du musst mehr oder weniger dich damit abfinden, damit musst du leben. Genau, weil ich habe selbst operative Maßnahmen in Erwägung gezogen. Aber es geht ja nicht. Ich meine, man kann, man hat unter der linken Achsel hat man eine Ader, die ist nur dafür da, dass der Schweiß reguliert wird im Körper. Ach so, da könnte man... Kann man denn da eventuell was machen für die Stirn? Gerade hast du so gesagt, man könnte gar nichts machen. Man kann den theoretisch gesehen einklemmen oder auch teilweise komplett entfernen, also 1-2 Zentimeter. Mhm. Das Problem ist nur, dadurch reduziert sich die Schweißmenge im Körper nicht. Das heißt, mir wird vielleicht dann nicht die Stirn runterkommen, aber vielleicht den Rücken. Ach so, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ja, genau. Wir haben so Leute auf dich schon reagiert, wenn du da schweißtreibend irgendwo stehst. Ja, also ich meine, Leute, die mich schon kennen, die wissen ja, was Sache ist. Aber gerade so in fremder Gesellschaft ist es dann unangenehm. Ich meine, Gott sei Dank habe ich an Lebensqualität gewonnen seit diesem einen Jahr, wo ich diese Maschine benutze. Ach so, das ist schon ein bisschen weniger geworden. Ja, ist schon weniger geworden, also schon kontrollierbarer und das ist dann wirklich so, es muss dann schon wirklich warm sein, dass es mal... Dann ist die Leitung weggebrochen. Okay, aber ich glaube, wir waren eh durch, dann wollte ich, wenn der Murat uns jetzt zuschaut oder zuhört, wünsche ich alles Gute und vielleicht wird sich ja im Laufe der Jahre, du bist noch jung, doch irgendein Verfahren entwickeln, dass man da etwas machen könnte. So, ihr Lieben, jetzt möchte ich euch nochmal hinweisen auf unsere große Versteigerungsaktion. Ihr wisst, ich habe es ja am Freitag gesagt, dass wir die Versteigerungsaktion nochmal ganz neu gestartet haben. Und ich bin ganz sicher, dass es diesmal gut läuft, weil eBay hat uns auch die Unterstützung zugesagt. Also, mein alter Moderationsstuhl aus dem alten Studio wird bei eBay unter dem Stichwort Moderationsstuhl Domian versteigert. Für einen guten Zweck. Ich würde sagen sogar für einen sehr guten Zweck, nämlich für das Dr. Mildred Scheelhaus. Das ist die Palliativstation hier in Köln an der Universitätsklinik. Und die Palliativstation behandelt sterbenskranke Menschen und sterbende Menschen in einer vorbildlichsten Weise. Ich bin dieser Station sehr verbunden und weiß, dass die hervorragende Arbeit leisten und dass die sehr sich freuen und angewiesen sind auch auf Spenden von außerhalb, damit diese Station noch mehr ausgebaut werden kann und für die Schwerstkranken das Optimale dann auch rausgeholt werden kann. Ich hatte gerade, bevor ich in die Sendung gegangen bin, waren wir schon über 4.000 Euro. Das ist schon wieder ganz toll, was mich sehr freut und beeindruckt. Und ich bin mal gespannt, die Versteigerung läuft noch diese ganze Woche bis zur Nacht Freitag auf Samstag 13:30. Also bietet mit. Ich freue mich sehr, wenn wir da richtig viel Kohle rauskriegen und wir können es auch sehr gerne so machen, dass der Stuhl dann persönlich hier übergeben wird in Köln. Das würde ich sehr gerne machen. Eine persönliche Übergabe müssen wir mit dem Meistbietenden dann vereinbaren, wie wir das genau dann veranstalten. Also Moderationsstuhl Domian, Versteigerung bei eBay. Drückt die Daumen, dass wir richtig viel Kohle kriegen und wenn ihr Interesse habt, dann bietet mit und dass wir dem Mildred Scheelhaus einen guten Scheck dann überreichen können. So, jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht heute. Und ich bin verbunden mit Hartmut. Und Hartmut ist 63. Guten Morgen, Hartmut. Ja, guten Morgen. Hartmut, hoffentlich bleibt deine Leitung jetzt stehen. Ja. Schön, dass du da bist. Und was geht's denn bei dir? Ja, ich hatte das vorhin schon mit Kollegen erzählt. Ja. Es geht um die Trennung von meiner Frau nach 40 Jahren Ehe. Nach 40 Jahren Ehe? Ja. Boah, das aber ist eine lange unter Zeit. Etwas ungewöhnlichen Umständen. Wann habt ihr euch denn getrennt? Endgültig jetzt erst vor ein paar Wochen. Ich bitte dich, Hartmut, den Ton von deinem Fernseher oder deinem Radio vollständig abzuschalten. Ja, mache ich. Ja? Ich glaube, es werden noch 100 Jahre vergehen, dass man das den Leuten immer sagen muss. Aber ja, ich hatte extra schon ganz leise gemacht. Ja, das muss aber ganz weg, sonst ist es nicht gut. So, nach 40 Jahren Ehe vorbei. Da ist man emotional doch irgendwo zusammengewachsen, ich jedenfalls. Ja, aber das ist ja verständlich, das ist verständlich. Warum? Warum ist es jetzt zur Trennung gekommen? Das weiß ich selber nicht so genau. Denn das ging von heute auf morgen, dass sie plötzlich dicht gemacht hat, lässt sie nicht mehr anrufen. Und was? Sie hat dich nicht mehr angerufen? Sie lässt sich gar nicht mehr anrufen. Sie nimmt keine Anrufe von mir mehr entgegen. Na gut, aber ihr habt ja bis vor kurzem, gehe ich mal von aus, zusammen gewohnt. Ja, das ist ein bisschen problematisch. Über die Wohnsituation wollte ich ja mit Domian noch sprechen. Wir haben zwei Häuser für zwei Leute. Oh, übrigens, ich bin's, ne? Nicht, dass du, ich bin Domian. Ach so, ich sehe dich jetzt gar nicht im Fernsehen sprechen. Nein, du sollst ja nicht im Fernsehen gucken, sondern sollst einfach mit mir reden. Das ist das Beste. Ach so, also das ist so gekommen, dass sie zunächst ausgezogen ist, um die Schwiegermutter, also ihre Mutter zu pflegen. Mhm. Und das habe ich auch soweit akzeptiert. Wann war denn das, dass sie ausgezogen ist? So endgültig vor 2 Jahren. Ah ja. Und diese beiden Häuser, sind die nahe beieinander? Ja, 5 Kilometer Abstand etwa. Immerhin. Das heißt, sie wohnt schon so viele Jahre, wohnt sie nicht mehr bei dir in deinem Haus? Das stimmt. Mhm. Aber wir hatten immer Kontakt und wir haben uns gegenseitig besucht und Tasse Kaffee zusammen getrunken. Aber dann kriselte da doch schon, lag doch was in der Luft und das ist doch kein normaler Zustand. Das ist richtig. Ich will ja auch einen Teil auf meine Kappe nehmen. Ich habe also über Jahre lang jeden Abend eine halbe bis eine Flasche Rotwein getrunken. Mhm. Und habe dann meine Bettschwere gehabt und habe mich hingelegt. Und das war das Eheleben dann. Mhm. So, dann ist sie vor 2 Jahren schon mal als ersten Schritt ausgezogen, ja, in das andere Haus. Aber das Schlimmste ist, dass ich unter schwersten Depressionen leide, wenn ich morgens aufwache und weiß, ich kann keinen erreichen. Mhm. Also erklär doch jetzt mal, und jetzt hat sie definitiv Schluss gemacht. Jetzt nimmt sie keine Anrufe mehr entgegen. Und gab es denn nochmal ein Gespräch zwischen euch beiden, wo sie es erklärt hat? Zusammen mit meiner Betreuerin hat man mal ein Gespräch, ja. Was für eine Betreuerin hast du denn? Was ist das? Das ist eine amtliche Betreuerin, die mir sehr viel hilft. Und weil ich alleine auch nicht klar käme. Ich war in der Klinik. Ah ja. Und die haben dafür gesorgt, dass ich nicht allein jetzt in meinem Haus weiterleben muss. Ich verstehe. So, und dann gab es ein Gespräch zwischen dir, der Betreuerin, und deiner Frau. Genau. Und was ist dabei rumgekommen? Nicht sehr viel. Was sagt sie denn? Wie begründet sie denn ihren endgültigen Rückzug jetzt? Warum? Ich habe also eine 10-wöchige Entwöhnungskur gemacht in Bad Hersfeld. Die war auch erfolgreich. Und sie hat dann irgendwann einen Streit vom Zaun gebrochen und hat gesagt, jetzt mache ich dicht, jetzt unterhalte ich mich nicht mehr mit dir. In dieser Situation, als ihr zu dritt zusammengesessen habt... Nein, in der Situation war das nicht. Nee. Aber nochmal die Frage. Ihr sitzt zu dritt zusammen. Da ist ja eine neutrale Person dabei, diese Betreuerin. Ja. Welche Begründung hat deine Frau gesagt, dass sie nicht mehr mit dir was zu tun haben will? Das war kurz danach, dass sie eben nicht mehr erreichbar war, dass sie keine Kommunikation mehr mit mir wollte. Nein, meine Frage ist, ihr habt zu dritt am Tisch gesessen. Ja. Da muss sie doch irgendeine Begründung gesagt haben, warum sie mit... Nein, das hat sie ja nicht. Und das hat meine Betreuerin ja auch sehr stark moniert, dass meine Frau so rumgeeiert hat. Mhm. Und irgendwie so den Anschein erweckt hat, als plötzlich noch ein Hintertürchen offen lassen. Verstehe. Aber was ich jetzt auch rausgehört habe, ist ein Grund wahrscheinlich bei ihr, dass du doch offensichtlich ein Alkoholproblem hattest. Kann man so sagen, ja. Also du bist Alkoholiker. Ja, weiß ich nicht, ob ich das wirklich bin. Da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen. Aber ich will es nicht ausschließen. Aber du warst in einer wegen des Alkohols auch in einer Klinik? Ja, auf ihren Druck hin. Ja. Wie viele Jahre trinkst du denn schon regelmäßig? Eigentlich schon über Jahrzehnte, aber immer in Maßen. Ich habe also 40 Jahre lang im Staatsdienst gearbeitet und bin da nie ausgefallen, sondern bin immer pünktlich zum Dienst erschienen. Also hast immer abends deinen Wein ja, oder dein Bier getrunken? Ja, zur Entspannung. Aber jeden Abend eben eine Flasche Rotwein ist natürlich auch schon viel. Das ist nicht wenig, das stimmt. Das stimmt. Und irgendwann hat die Frau gesagt, jetzt reicht's mir. So ähnlich war es, ja. Habt ihr Kinder? Ja, wir haben 3 erwachsene Söhne. Was sagen die denn zu der jetzigen Situation? Also 2 sind ganz auf der Seite meiner Frau, die sind auch nicht mehr bereit, mit mir zu reden. Und der Älteste, der ist 33, den kann ich noch erreichen. Und wie hat der auch zu deiner Frau Kontakt? Die Söhne haben guten Kontakt zu meiner Frau. Nee, ich meine auch der Ältere hat der auch. Der auch, ja. Wie erklärt er dir das denn, was jetzt passiert ist? Er hat doch mehr Informationen jetzt auch von der Mutter. Es ist schwierig, den anderen Menschen klarzumachen, dass das eine Krankheit ist. Es ist echt eine Krankheit. Was ist jetzt eine Krankheit? Der Alkohol oder was? Alkoholismus. Aber es ist bei mir ja auch nicht so, dass ich dauernd da rumtorkele, sondern abends vor zu Bett gehen, mache ich mir eine Flasche Wein auf und ja die trinke ich dann eben. Gut, das ist natürlich. Aber das heißt, du glaubst nicht, dass deine Frau das als Krankheit ansieht, oder wie? Die ist selber Krankenschwester und müsste eigentlich mehr Einsicht haben und mehr Verständnis. Ja, aber Krankheit hin oder her, Hartmut, wenn du das jahrzehntelang gemacht hast, ist natürlich wahrscheinlich auch der Geduldsfaden deiner Frau irgendwann endgültig gerissen. Ja, so erscheint mir das auch. Und wenn du jetzt sogar nach so vielen Jahren nicht mal sagst, ich bin Alkoholiker, sondern es kann sein und da gibt es Abstufungen, zeigt mir das ja, dass du das wahrscheinlich auch immer abgeschritten hast vor deiner Frau und ihr wahrscheinlich oft deshalb auch Streit hattet, oder? Ja, das stimmt. Also für mich ist das Schlimmste, dass ich keine Möglichkeit habe, mit irgendjemandem zu reden. Mhm. Ich war morgens ganz allein. Aber du hast die Betreuerin, mit der du sprechen kannst. Die ist aber selten erreichbar. Also immer, wenn ich sie brauche, ist sie gerade nicht erreichbar. Und du trinkst zurzeit auch noch abends deinen Wein? Jetzt aber ganz, ganz wenig. Was sagt denn die Betreuerin? Sagt die, du sollst ganz aufhören? Was sagt die? Die hat gesagt, trinken Sie nichts Hochprozentiges. Naja. Also jetzt muss man ja vielleicht erstmal akzeptieren, dass deine Frau offensichtlich im Moment keinen Kontakt zu dir haben will. Nur jeden Morgen, wenn ich in diesem großen, das ist wirklich ein großes Haus, im Moment sind alle Zimmer leer, weil die Kinder ausgezogen sind. Das ist ganz normal, dass die irgendwann nicht mehr zu Hause wohnen. Aber wenn ich dann aufwache und mir wird bewusst, Mensch, du bist ja hier ganz allein, wenn dir irgendwas passiert, ist das du kannst hier 14 Tage liegen und vergammeln. Ja, das ist natürlich traurig und das tut mir auch sehr leid für dich. Aber das ich bin ja nun leider auch Einzelkind und habe keine Geschwister. Ja, aber das ist natürlich kein Grund für eine Frau zurückzukommen. Die soll ja nicht aus Mitleid zu dir zurückkommen, sondern aus Überzeugung. Und die Überzeugung ist wahrscheinlich kaputt. Die ist ja, weg. Sieht das schon aus. Bist du also denn, ich sehe da auch kaum noch eine Chance. Das heißt, du bist du denn so körperlich fit? Ich bin, ich wüsste jetzt keine Krankheit, die ich nennen könnte. Aber seelisch ist es wackelig. Aber also ich bin im Moment sehr von Depressionen geplagt. Verstehe. Wenn mir meine Situation bewusst wird, Mensch, du lebst ja ganz allein. Also deshalb finde ich, mir fallen gerade 2 Sachen ein, Hartmut. Auf der einen Seite finde ich, dass du eine gute psychiatrische Behandlung brauchtest. Du brauchst ein Seelenfachmann. Das ist auch angeleiert. Das ist gut. Nur die Terminplanung ist immer sehr Terminplanung ist voll und es ist schwierig, da einen Termin zu kriegen. Ist schon klar, aber wenn es angeleiert ist, ist das schon mal sehr gut. Ja. So, das ist eine. Ich hätte sogar schon dran gedacht, in eine psychosomatische Klinik zu gehen. Oder so. Wenn das möglich ist, wäre sicher auch sehr gut. Also das ist die eine Säule. Die andere Säule ist, finde ich, du bist ja erst 63, sage ich mal, im Verhältnis erst 63. Das heißt, du müsstest versuchen, wenn du seelisch etwas stabiler bist, dass du dir wieder mehr Leben in dein Leben hereinholst. Das heißt, dass du mehr Kontakte knüpfst, dass du vielleicht versuchst, Leute kennenzulernen. Ich habe telefonisch Kontakte genug. Es gibt genug Leute, die sich für meine Situation interessieren. Ja. Aber die wohnen nicht um die Ecke. Die sind in Deutschland verteilt. Okay, aber schön wäre es halt, wenn in deinem Ort, wenn du vielleicht auch überlegst, ob du vielleicht noch ein Hobby finden könntest, wo du hingehen könntest in einen Verein, da sind Menschen, dass du auch mal ein bisschen abgelenkt wirst, damit du nicht immer nur über die Traurigkeiten sprechen musst, sondern auch... Ja. Das fände ich ganz wichtig. Nur wenn man hier alleine sitzt und manche Tage ist es so, kein Telefon klingelt und keiner kommt zu Besuch. Hartmut, die fliegen dir nicht ins Haus. Da musst du schon selbst was tun. Nochmal, ich finde deine Situation wirklich auch ernst und traurig. Aber die wird nicht besser, indem man sich ständig beklagt. Da gehen einem die schlimmsten Gedanken durch den Kopf. Ich verstehe. Deswegen sage ich auch, du brauchst eine psychologisch-therapeutische Hilfe und du brauchst Menschen um dich herum. Das ist ganz wichtig. Wegen der Menschen, was man da so machen kann, vielleicht so ein paar Ideen noch, die sammeln wir erstmal im Hintergrund und rufen dich nochmal an. Einverstanden? Ja, heute Abend noch. Ja, heute Abend noch. Ja, klar. Bleib mal, also leg mal auf, aber bleib in Nähe des Telefons. Ja, ist gut. Alles Gute, Hartmut. Können wir so machen. Ja, danke. Sehr gut. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, 1.31 Uhr und jetzt der Hinweis auf unser Thema am Mittwoch. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag haben wir Themennacht und das Thema heißt am helllichten Tag. Ich möchte gerne in unserer Themennacht am Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit euch über dieses Thema sprechen, am helllichten Tag und möchte gerne reden mit euch über ungewöhnliche Vorkommnisse oder Ereignisse, die am helllichten Tag passiert sind und die ihr miterlebt habt. Also zum Beispiel eine Gewalttat, einen spektakulären Überfall, einen Einbruch oder öffentlichen Sex oder was auch immer, was Ungewöhnliches am helllichten Tag passiert ist. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, am helllichten Tag, was ihr gesehen, erlebt habt, miterlebt habt, Zeuge vielleicht wart, dann meldet euch am besten schon an unter domian@wdr.de. Unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Unsere Themennacht. Heute jetzt hier die freie Sendung und freie Themennacht. Hier ist Efi und Efi ist 66. Guten Morgen, Efi. Guten Morgen, Domian. Oh, Efi, schön, dass du da bist. Ja, freue mich auch. Um was geht's denn? Das geht eigentlich um das Thema Ehrenmorde. Ehrenmorde? Ja. Ich habe immer einen Gast gehabt, der weltoffen war. Ein was? Ein Gast? Ein Gast. Hast du ein Hotel oder? Ich hatte. Ja. Und ich kannte auch seine Frau und auch seine Kinder. Mhm. Und dieser Mann war eigentlich sehr weltoffen und eigentlich auch modern. Mhm. Und irgendwann kam seine Frau nicht mehr mit. Und dann habe ich immer gefragt, ja, wo ist sie denn? Und die ist wieder in die Türkei gefahren. Also der Mann kam auch aus der Türkei, türkischstämmig. Ja. Mhm. Was ich aber nicht wusste, dass dieser Mann seine Frau erschossen hat. Oh. Das habe ich 2 Jahre später erfahren. Ach, der kam noch zu dir in das Hotel, als er sie schon erschossen hatte? Ja. Und er war immer noch auf freiem Fuß? Auch seine Kinder, ja. Der hat die Kinder auch erschossen? Nein, die Kinder hat er nicht erschossen. Er hat seine Frau erschossen. Warum hat er die Frau erschossen? Sie wollte sich von ihm trennen. Und das ist dann eskaliert. Mhm. Und er hat Söhne und auch Töchter. Und dann wollte eine Tochter verheiraten in der Türkei. Mhm. Und die Tochter ist untergetaucht. Die hat einen deutschen Freund, ist inzwischen aber verheiratet, aber lebt irgendwo in Deutschland anonym. Mhm. Und was mich so erschreckt hat, zu mir kam immer ein Mörder. Ja. Und keiner hat das gemerkt. Und über zwei Jahre, sagst du? Ja, und der ist auch nicht verurteilt worden. Ach. Sondern? Man konnte ihm das nicht nachweisen. Und das ist das Verrückte daran. Woher weißt du denn dann genau, dass er es war? Ich habe mit seiner Tochter gesprochen. Und die Tochter, woher weiß die das so genau? Die hat das gesehen. Die hat das gesehen. Und die hat aber nicht gegen ihren Vater ausgesagt. Das und wer hat die Tochter so Vertrauen zu dir, dass sie dir das sagt? Na, ich kannte sie auch schon jahrelang. Und ja, sie war eigentlich wie eine Tochter zu mir, so kann man das auch nennen. Nach zwei Jahren hast du das dann erfahren. Ja. Wie kam es dazu, dass du es nach zwei Jahren erfahren hast? Ja, das war irgendwie ein ganz komischer Zufall. In der Nähe hat sich vor ungefähr einem halben Jahr auch ein Ehrenmord zugetragen und so sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen. Du und die Tochter? Ja. Und dann hat sie das getan? Ja, und das Verrückte daran ist, die reden ja immer von Ehrenmorde. Nein, das sind Männer, die sind in ihrer Eitelkeit gekränkt. Ja, ja. Völlig ja? albernes Wort ist das mit diesen Ehrenmorden. Ja, also ich finde dieses Wort schrecklich. Völlig, völlig bescheuert. Völlig das. Daneben, ja, ja. Völlig daneben, ja. Und was mich an dieser ganzen Sache ärgert, ist, dass Frauen, die aus der Türkei kommen oder aus Afghanistan oder was weiß ich woher, die werden ja oft mit Männern verheiratet, die sie vorher nicht kennen, die sie auch nicht lieben, die in der Ehe vergewaltigt werden, die geschlagen werden. Mhm. Und genau diese Mütter sind es auch oft, die ihren Söhnen erzählen, wenn eine Tochter einen Deutschen liebt oder einen Schweden oder muss ja nicht immer ein Deutscher sein, dass die noch fast die treibende Kraft sind. Ach so, das heißt, das sind nicht die Opfer, die Frauen sind die treibende Kraft, die das verurteilen. Ja, sehr oft. Mhm. Mhm. Als du das dann erfahren hast, ja? Musst du ja erstmal schockiert gewesen sein. Na, ich war nicht nur schockiert, also ich hatte, wenn ich ihn dann gesehen habe mal, habe ich gedacht, guck mal, du bist ein Mörder und läufst hier frei rum. Wie oft hast du ihn danach noch gesehen? Oh, na, sicherlich 10-mal. Also 10-mal ganz bestimmt. Und du hattest immer das Wissen, da steht ein Mörder vor mir. Ja, ja. Und er war Gast in deinem Hotel. Ja, gewesen. Gewesen, ja, auch in der Zeit da noch war er Gast in deinem Hotel, als du das schon wusstest, ja. Ja, ja. Also es war irgendwie. Wie hat er sich dir gegenüber verhalten? Immer freundlich, immer nett. Mhm. Weil er wusste nicht, dass ich diese Sache jetzt wusste, ne? Was für ein Skandal, dass dieser Mensch, dieser Mann. Der läuft immer noch. Immer noch frei rumläuft und niemand ihn im Belang. Weil die Tochter nicht gegen ihren Vater aussagen wollte. Kommt die Tochter mit ihrem Gewissen klar, dass die nicht aussagt? Ja, die ist doch froh, dass sie weg ist. Mhm. Die lebt irgendwo jetzt, dachte ich ja, in Deutschland. Versteckt. Ja, genau. Aber dann, wenn sie schon versteckt lebt, dann hätte sie doch auch der Polizei eine Aussage machen können. Das ist ja oft in diesen Familien, wenn die Tat geschehen ist und die Verhandlungen finden statt und so, dann sind die selbst noch so traumatisiert. Mhm. Aber es ist ihre Mutter. Dieser Mann hat ihre Mutter ermordet. Ja, ja, das heißt, trotzdem. Ja. Mhm. Und das sind Sachen, die ich gar nicht verstehe. Das ist auch, unsere Gesetzgebung ist da, sag ich mal, auch ein bisschen lasch. Man müsste eigentlich mehr nachforschen. Mhm. Die Staatsanwaltschaft müsste mehr. Das heißt, diese ganze Sache ist jetzt im Sande verlaufen. Genau. Wie lange insgesamt liegt das? Also liegt das zurück? 4 Jahre. Ja. Hast du mit der Tochter noch Kontakt? Leider nicht. Leider nicht. Es ist richtig schade, weil ich würde so gerne wissen, wie es ihr jetzt geht. Inzwischen ist sie verheiratet, das weiß ich. Aber mehr weiß ich leider nicht. Als dieser Mann dann immer noch in deinem Hotel war, hast du Angst vor dem gehabt? Nein. Warum nicht? Ja, wie soll ich sagen, er hat sich wie ein ganz normaler Mensch, ein ganz normaler, freundlicher Mensch. Okay, du hattest ja auch keinen Konflikt mit ihm. Nee. Da war das, die Sache klar, er ist Gast, er zahlt und man ist freundlich und das war's. Ja, das was mich immer gestört hat, war, der hatte so eine Kugelkette so und dann hat er da immer, die hat er immer durch die Finger laufen lassen. Ja, ja, ja. Ne, und dann habe ich mal gefragt, ich sage, was machst du da? Ich sage, das sieht ja irgendwie komisch aus. Das wäre, als wenn ich, was weiß ich, mit einem Rosenkranz oder mit der Bibel rumlaufen würde. Ne? Er sagte, das muss er haben. Er muss Sühne tun. Das hinterher wusste ich, was er meinte, aber... Sühne muss er tun? Ja. Du warst ja, das wird mir auch so klar, aber wenn du das so erzählst, du warst ja schon auch mit diesem Mann auch sehr bekannt und vertraut, ne, über all die Jahre. Ja, und wir haben auch über Glauben und Kirche und was weiß ich, über alle Themen haben wir gesprochen. Und er war auch weltoffen. Mhm. Aber ich hätte das nie gedacht. Das ist ganz schockierend. Und ich glaube auch, dass das schockierend ist, wenn man so nah an so einer Geschichte und an einer Person dran ist, dass einen das sehr berührt. Ja, also natürlich, wie gesagt, zuerst war ich geschockt und dann habe ich gedacht, der tut mir wirklich leid, wenn er jetzt mit so einem Gewissen rumlaufen muss. Vielleicht hat er kein Gewissen, ich weiß es nicht, man guckt nicht rein, man guckt nur vor die Stirn. Er tut dir leid, wenn er mit einer solchen Gewissensbelastung... Nein, ich meine jetzt nicht, dass er mir jetzt so leid tut. Er muss mit seinem Gewissen klarkommen. Da weiß man aber nicht, wie kaltblütig solche Leute sind, dass die das in ihrer Moral noch okay finden, sowas zu machen. Das weiß man ja alles gar nicht. Eben. Es wäre zu wünschen, dass die Tochter doch irgendwann spricht. Vielleicht tut sie das, vielleicht sehe ich sie auch irgendwann mal. Mhm. Sie weiß ja, wo ich wohne. Mhm. Aber ja, ich hoffe das ganz stark, dass wir uns nochmal austauschen können. Doch, das hoffe ich. Efi, ich danke dir für deinen Anruf und für diese Geschichte, die du miterlebt hast, die uns alle natürlich erschüttert. Da gibt's gar nichts zu sagen. Und das passiert immer und immer wieder hier, auch in unserem Land, in unserer Gesellschaft. Das ist ja das Schlimme. Das ist das Schlimme, ja. Und ich möchte die Mütter mal ein bisschen aufrütteln, dass sie nicht so extrem auf ihre Söhne einwirken, wenn die Tochter wirklich nach dem westlichen... sich anzieht, sich kleidet, die Frisuren so hat. Das müssen eigentlich die Mütter verstehen. Finde ich auch. Und das sollen die jungen Leute für sich allein entscheiden, nach welcher Fasson sie glücklich werden wollen. Genau, so sehe ich das auch. Ja. Efi, dir alles Gute von Herzen. Und schön, dass du angerufen hast. Und weiterhin, deine Sendungen sind toll. Dankeschön, sehr nett, dass du es sagst. Tschüss. 0800 220 50 50. Katrin, 35, guten Morgen. Guten Morgen. Katrin, um was geht's? Bei dir? Eine ganz schwierige Geschichte. Es geht um eine sehr gute Freundin, meine beste Freundin, die heute erfahren hat, dass sie schwanger ist und das Kind abtreiben möchte. Heute erfahren, dass sie schwanger ist? Ja. Hat sie einen festen Partner? Ja. Ach, sie hat einen festen Partner sogar? Und wie lange sind die beiden schon zusammen? Nur 3 Wochen. Dann ist er nur so fest auch noch nicht. Die kennen sich aber schon seit Jahren. Aha. Also kennen sich seit Jahren und seit 3 Wochen ein Paar. Wie seit 3 Wochen ein Paar? Und das heißt, die haben vorher miteinander geschlafen und haben gleich schön nicht aufgepasst, oder was? Richtig. Wie alt ist denn die Freundin? 27. Auch nicht mehr so ganz jung. Das heißt, man weiß, wie es geht und man weiß auch, wie man eine Schwangerschaft verhindern kann. Richtig. Wie erklärst du dir das, dass sie schwanger ist? Ich glaube, ich muss das abbrechen an der Stelle. Das Gespräch? Mhm. Magst du es mir sagen, warum? Weil das eigentlich unter Non-Disclosure läuft, weil das vielleicht nicht das richtige Forum ist. Ich wollte einfach mal mit jemandem reden. Mhm. Ich kann das nicht im Bekannten- und Freundeskreis tun. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele jetzt mithören. Ich denke mal nicht so viele um die Uhrzeit. Aber du hast Angst, dass du erkannt wirst, oder? Richtig. Du brauchst ja nur gar nichts über diese Frau weiter zu sagen. Nur noch eine Frage an dich. Hast du jetzt einen Konflikt, dass du vielleicht deine Freundin in irgendeiner Weise beraten musst, solltest? Spürst du eine Pflicht, irgendetwas zu tun? Natürlich verspüre ich das, weil ich ihre beste Freundin bin. Aber ich bin da relativ hilflos. Mhm. Ich kann da nichts machen und das ist auch der Grund, warum ich hier anrufe. Mhm. Weil ich dann nicht mal mit meinem Partner darüber sprechen kann, weil ich nicht mit den besten Freunden darüber sprechen kann, weil ich es versprochen habe. Das Problem ist jetzt, wenn wir uns beide weiter unterhalten, muss ich dich natürlich, um das zu verstehen, muss ich dich noch mehrere Dinge befragen zu dieser deiner besten Freundin. Mhm. Und offensichtlich hast du Sorge, dass das dann doch irgendwie zu große Kreise zieht. Wir sind hier live auf dem Äther im Radio, im Fernsehen. Ja, genau. Ja. Genau. Und das ist, also ich verfolge deine Sendung, seit ich glaube ich 15 bin. Mhm. Ja, also 20 Jahre bist du schon online, glaube ich. 17 Jahre, ja. Mhm. Na, gut, dann war ich auch 17. Also, dann kannst du es ja messen, was es bedeutet, wenn man hier etwas sagt. Ja. Das war mal meine Einschlafsendung. Ja, gerade in der pubertären Phase auch weiterhin gehend, wenn so die ersten Problematiken auftraten. Mhm. Ich vertraue da schon sehr in dich. Auch meine Mutter ist ein großer Fan von dir. Ich hatte schon so viele Themen. Ich habe es aber nie auf die Scheidung meiner Eltern etc. pp. Aber das ist jetzt für mich ein Riesenkonflikt, ja. Ich habe eine riesen Belastung auf meinem Herzen, die ich habe es heute erfahren, ich habe es immer noch nicht richtig verpackt. Das ist wirklich meine allerbeste Freundin. Pass auf, Katrin, ich stelle noch mal eine Frage. Ich will dich keinesfalls bedrängen. Wenn wir weiterreden, muss ich dich ein bisschen genauer befragen. Ich habe auch volles Verständnis, wenn du sagst, nee, das geht nicht, dann würden wir dich vom Hintergrund aus anrufen, dann kannst du mit meiner Psychologin sprechen. Was möchtest du? Nee, es geht ja gar nicht darum, dass ich einer Psychologin bedarf. Es geht jetzt einfach darum, dass ich nicht genau weiß, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Mhm. Ob ich jetzt eine gute Freundin bin, die... Also reden wir jetzt weiter. Okay. Ich frage dich nur. Du musst mir ein klares Signal geben, was wir machen sollen. Nein, können wir tun. Gut. Ja. So. Ich hatte dich ja gerade gefragt, wie du dir das erklärst, dass diese gute Freundin schwanger geworden ist, so schnell jetzt. Ja. Mein Gott. Also ich kann nur von mir sprechen, dass ich auch ab einem gewissen Alter darüber hinaus, was die Verhütung angeht, irgendwann glaubt man wird einfach nicht schwanger. Mhm. Ja? Wenn es einfach über die vielen Jahre hinweg auch nicht gepasst hat, auch mit den perfekten Partnern oder auch nicht perfekten Partnern, dann ist es einfach so. Und so ist es erklärbar bei ihr. Da hat man eben nicht so aufgepasst und was ist dann passiert. Sind die beiden, die sind erst 3 Wochen richtig zusammen, sagst du, sind die jetzt zumindest in diesen 3 Wochen groß verliebt? Ich denke schon, ja. Ja. Und die kennen sich schon lange. Wie kam es, dass die sich so lange kennen und jetzt erst zusammengekommen sind? Wie kommt das? Ja. Kommt halt einfach so. Okay. Wie ist das passiert? Jetzt hat sie dir gesagt, ich bin schwanger. Du bist Katrin, du bist die beste Freundin und da ist man natürlich gefordert als beste Freundin. Was ist deine Auffassung? Was soll sie tun? Sie soll das Kind bekommen. Das hast du ihr bestimmt heute auch gleich gesagt. Ja. Wie hat sie darauf reagiert? Nein, wird sie nicht. Warum will sie das Kind nicht haben? Weil sie sich vielleicht noch nicht bereit dazu fühlt und weil sie ihn nicht einschränken möchte. Weil sie sich nicht bereit dafür empfindet und sie ihn nicht einschränken möchte? Richtig. Was sagt weil er? Er ist in seiner Karriere jetzt gerade in den Startlöchern. Ah, verstehe. Das heißt, da würde ein schreiendes Kind nachts nicht so ins Leben passen. Der geht halt dann, der geht weg. Das ist also einfach, das passt nicht. Achso, du glaubst, der würde weggehen, wenn sie sagt, ich... Der geht definitiv weg. Mhm. Nicht, weil er sie verlassen will, sondern weil er weggeht. Wenn sie das Kind bekäme? Mhm. Oder überhaupt? Generell. Ach, du glaubst, der geht sowieso bald weg? Nein, der geht ins Ausland. Mhm. Aber er trennt sich nicht von der Freundin? Nein. Nein, okay, das wäre ein Missverständnis. Hm. Weiß er denn schon davon, dass sie schwanger ist? Nein. Wann will sie es ihm denn sagen? Gar nicht. Gar nicht? Das heißt, das will sie für sich allein so entscheiden und... Ja. Das finde ich auch eine schwierige Rolle für dich. Richtig. Finde ich auch eine ganz schwierige Rolle. Ja, das ist eine schwierige Rolle. Und ich muss sagen, diese beiden Begründungen, die du gerade gesagt hast, die kann ich auch nicht akzeptieren. Also vor allen Dingen die zweite Begründung. Sie will ihm das nicht antun, oder wie du es gerade ausgedrückt hast. Also sie will ihn damit nicht belasten. Das finde ich furchtbar. Richtig. Aber er weiß ja nichts davon. Ja, aber glaubst du denn, wenn sie es ihm sagen würde, würde er auch kategorisch sagen, nein, ich will es nicht? Nein. Das glaube ich eben nicht. Achso, du glaubst, dass er sogar sagen würde, ja, komm, wir nehmen das Kind? Ja, natürlich. Ja, was du doch machen kannst, dann kannst du sie doch zumindest, wenn es deine gute, beste Freundin ist, so weit vielleicht im Gespräch überzeugen, dass sie zumindest ihren Partner mit einbezieht in ihre Entscheidung. Nein, kriege ich eben nicht hin. Was ist denn mit der Frau los? Die ist sehr emotional. Sonst wäre es nicht meine beste Freundin, aber sie ist auch sehr brachial und sehr diszipliniert, was solche Entscheidungen angeht. Aber das ist doch extrem egozentrisch, sowas allein zu entscheiden. Nein, das kann man nicht als egozentrisch. Nein, ich würde also generell jetzt mal plakativ gesehen würde ich es auch als egozentrisch entscheiden, aber oder betrachten, aber das ist sie nicht. Der wird aus allen Wolken fallen, wenn der es dann vielleicht doch rausbekommt. Wenn ich in der Rolle dieses Typs wäre, wäre ich so sauer, dass die das über meinen Kopf hinweg entschieden hat. Ich wäre so sauer und wäre vielleicht deshalb weg. Vielleicht kannst du ihr das so erklären. Letztendlich kann man natürlich niemanden dazu zwingen, das oder das zu tun. Aber wenn du so eine enge Bindung hast, ich finde, das ist die kleine Tür, die du hast, durch die du gehen kannst zu ihr. Dass wenn auf irgendeinem Weg, du kennst sie viel besser, wie man sie vielleicht beeindrucken kann oder überzeugen kann, dass sie zumindest ihren Freund mit einbezieht. Vielleicht besteht dann eine Chance. Sie meint, sie schränkt ihn ein in seinen Zukunftsplänen. Das soll er doch bitte selbst entscheiden. Was ist denn das wieder für eine Verhaltensweise? Ich meine, ich wäre doch jetzt nicht an diesem Telefon und deswegen wollte ich das eigentlich auch, weil ich ja gerade Wert auf deine Meinung gelegt habe. Mhm. Und deswegen ist mir das jetzt auch, also das jetzt über den Äther zu schicken, ist für mich jetzt eine riesen Sache. Mhm. Es kann immer noch sein, dass da jemand zuhört. Mhm. Weil ich mich eben niemand anderen anvertrauen kann, ohne dass es irgendwie über 1000 Ecken rauskommt. Deswegen wollte ich eigentlich auch irgendwie sagen, dass ich nicht so heiße, wie ich heiße. Ja, ist okay. Müssen wir nicht. Aber genau das ist das Problem. Ich komme dahingehend nicht an sie ran. Ich komme in allen lebenslang an sie ran, in allem. Dann muss sie das alleine ausbaden. Dann muss sie diese, wenn das so ist und du wirklich alles unternehmen wirst oder unternimmst, was du kannst, wenn sie dann immer noch zumacht und selbst dieses große Argument, dass sie ihren Freund mit einbezieht, auch vom Tisch wischt, dann muss sie alleine mit dieser Geschichte klarkommen. Mehr kannst du ja gar nicht machen. Ja, ich möchte sie ja nicht alleine lassen. Das ist ja gerade. Ja gut, aber was willst du denn machen? Ja gut, was willst du denn, wenn du redest und redest und redest und sie macht dicht, was willst du denn machen? Kannst du ja nicht einweisen in die Psychiatrie. Nee, ich werde mit ihr zur Pro Familia gehen, obwohl, also ich habe mich wenn auch... Wenn sie das macht, ja, wenn sie das macht. Sie wird da hingehen natürlich, muss sie ja. Ansonsten kommt sie ja nicht an diese Abbruchsnummer ran. Natürlich, ich habe mich jetzt aufgedrängt und sie weiß ganz genau, wenn ich dabei bin, werde ich natürlich auch argumentativ dagegen halten. Gut, Katja, dann kann ich jetzt für dich zu dir nur sagen, mach so weiter, halt dieses Argument nur im Kopf, was ich dir gerade gesagt habe. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ich würde dich jetzt ermutigen, das so zu machen, das finde ich gut. Mach es und ich hoffe, dass du sie erreichen kannst. Das hoffe ich sehr. Meine Liebe. Das ist so. Okay. Alles Gute wünsche ich dir, liebe Katja. Tschüss. Danke, Bob. Ciao. Und hier ist Renate. Renate ist 48. Morgen, Renate. Moin, hallo. Renate, was geht's bei dir? Ja, es ist folgendes. Ich habe mehrere Operationen hinter und ich nehme auch Morphium und seit 2-3 Wochen bin ich halt am Überlegen, ob ich mich nicht umbringen soll, weil ich habe Schmerzen und keiner kann mir helfen. Was für eine Erkrankung hast du denn? Was für eine Grunderkrankung? Ja, meine Wirbelsäule ist halt kaputt. Ich bin 5 Mal an der Bandscheibe operiert, bin am Hals versteift, bin an der Lendenwirbel versteift, bin 13 Mal am Bauch operiert worden. Am Bauch? Bein. Am Bein? Ja. Ja, und wie gesagt, ich habe halt nur Schmerzen. Ich nehme auch Morphium 3 Mal am Tag. Aber du hast keine Krebserkrankung? Nee, das nicht. Du nimmst Morphium, nimmst du es in der richtigen, auch hohen Dosierung? Ja, ich nehme 3 Mal am Tag 8 Milligramm. Ja, das sagt mir auch. Und Antidepressiva und, ja. Und dennoch hast du so starke Schmerzen? Ja. Und du hast manchmal das Gefühl, keine Kraft mehr zu haben? Genau. Lebst du alleine? Nee, ich bin verheiratet, habe 2 Kinder, aber ich kann da auch nicht mit meinem Mann und mit meinen Kindern drüber reden. Ich meine, die wissen, dass ich auch sehr viel Schmerzen habe und sind auch immer bemüht um mich, aber ich... Wie alt sind denn deine Kinder? 29 und 25. Kannst du mit überhaupt niemandem über dieses Problem sprechen? Ich bin zwar beim Schmerztherapeut, aber ja, der ist wieder am Überlegen, das Morphium herzusetzen. Aber wie gesagt, bei mir ist es halt sehr extrem seit 14 Tage sowas. Du hast gerade gesagt, dass du auch Antidepressiva nimmst. Wer schreibt dir denn diese Medikamente auf? Alles mein Schmerztherapeut, Hausarzt. Also du bist nicht in Behandlung bei einem Therapeuten oder Psychiater? Nee, will ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil ich irgendwo sage, mein Hausarzt und mein Schmerztherapeut sind auch dafür, dass ich in eine psychosomatische Behandlung gehe. Aber ich sage immer, was soll mir das bringen im Endeffekt, weil es nimmt mir ja doch keiner die Schmerzen. Sollte ich dir sagen, was es bringen kann? Zumindest eine Chance hat es. Es hat die Chance, A, dass du vielleicht eine doch noch bessere Schmerztherapie bekommst und nicht mehr solche starken Schmerzen hast. Und wenn du gut psychiatrisch behandelt wirst, wenn du auch die richtigen, für deinen Fall richtigen Medikamente bekommst von einem Fachmann, hat es auch die Chance, dass du auch in eine bessere Stimmung kommst und auch wieder mehr Spaß am Leben findest. Ja, aber ich hatte 2010 hatte ich schon einen Morphiumentzug hinterm. Und das war für mich sehr, sehr schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sage immer, das war mit so das Schlimmste, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und das ist auch etwas, was ich meinem Schmerztherapeut gesagt habe, wie er wieder angefangen hat. Ich hatte dann Tilitin, Tramal und, aber das hat dann alles nicht geholfen. Und ich habe auch meinem Schmerztherapeut klipp und klar gesagt, dass ich keinen Entzug mehr mache, du. Ja, vorher bringe ich mich um, also das war es auch. Weil, wie gesagt, das war mit und so meine schlimmsten Erlebnisse, wo ich hatte, den Morphiumentzug. Aber Entzug bedeutet ja, dass du das eben nicht mehr einnimmst. Ja, aber durch das, dass bei mir nichts anderes mehr geholfen hat, bin ich jetzt wieder auf Morphium. Ja, und wie gesagt, wie mein Schmerztherapeut wieder angefangen hat, mir Morphium zu verschreiben, habe ich ihm klipp und klar gesagt, dass ich nie mehr einen Entzug mache. Das habe ich verstanden, Renate. Was ich nur die ganze Zeit denke, ist, du bist bei einem Schmerztherapeut. Und beim Hausarzt, das mögen vielleicht gute Leute sein, aber ich habe das Gefühl, dass du noch nicht die optimalste medizinische Betreuung hast, die wirklich auf dich auch zugeschnitten ist, sodass du doch wieder Lebensfreude hast, finden könntest. Und solange du nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft hast, finde ich es sehr fahrlässig, sein Leben wegzuschmeißen. Ja, aber Domian, ich sehe auch, eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich sage, ich habe meine Pflicht erledigt, ich habe meine Kinder großgezogen, ich habe sie gut großgezogen und ich sehe auch irgendwo, wo ich denke, hallo, vor was soll ich noch leben? Renate, jetzt bin ich in einer ganz dummen Lage. Du hörst die Musik, die Sendung ist vorbei. Ja. Es gibt aber noch viel zu sagen und viel zu besprechen. Deswegen bitte ich dich aufzulegen und wir werden uns gleich wieder bei dir melden. Bitte auflegen und am Telefon warten. Okay, alles klar. Bis gleich, alles Danke, Gute. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik Henrik Hage. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder erfahren sehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und geht auf eBay. Wir sind sehr gespannt, wie die Gebote sich entwickeln werden. Alles Gute, bis morgen. Tschüss.